Spinn. Durch diesen Verrat hast du dein Lebensrecht verwirrt. Wir quälen dich zu Sau und deinen stinkenden Türm. Versteck dich doch oder mach, was du denkst. Wir wissen alle, dass du am Ende dafür lebst. Schande, Pfui.